ein Tag wie jeder Tag, der Himmel grau in grau. Die Luft zum Atmen viel zu schwer, die Meere nicht mehr blau. Man schreibt das Jahr 2000x, die Menschheit ist bedroht. Die Natur hat ihr den Krieg erklärt, sie bangt um ihren Tod. Das ist der Tag. Überraschend käme, jeder hat's davon gewusst. Die Wissenschaft hat's prophezeit, man war sich voll bewusst. Denn erstes Ziel, das war Profit für alle den Konsum. Egoistisch und naiv sehen sich alle nach dem Boden. Das ist der Tag. Tag.